Erster ihr Menschen in fernen Ländern, hört mir zu. Gott Jahwe hat mich schon vor meiner Geburt gerufen. Er kannte meinen Namen. Zweiter Gott machte meine Worte stark wie ein Schwert. Er beschützte mich mit seiner Hand. Dritter Gott sprach zu mir, du bist mein Diener. Du bist Israel. Ich will durch dich groß sein. Vierter, ich dachte aber, ich habe umsonst gearbeitet. Meine Kraft war nutzlos. Aber Gott Jahwe wird mir helfen. Er wird mich belohnen. Fünfter, jetzt spricht Gott Jahwe. Er machte mich zu seinem Diener, schon vor meiner Geburt. Ich soll Jakob und Israel zu ihm zurückbringen. Jahwe ehrt mich. Mein Gott gibt mir Kraft. Sechster Gott sprach, es ist nicht genug, dass du mein Diener bist. Du sollst nicht nur Jakob und Israel zurückbringen. Ich mache dich zum Licht für andere Völker. Mein Heil soll die ganze Welt erreichen. Siebter Gott Jahwe, der Israel rettet, spricht. Er spricht zu dem, den alle verachten. Er ist ein Diener von bösen Herrschern. Könige und Fürsten werden dich sehen. Sie werden aufstehen und sich verbeugen. Sie tun das wegen Jahwe. Er ist treu. Er hat dich erwählt. Achter Gott Jahwe spricht, ich höre dich zur rechten Zeit. Ich helfe dir am Tag der Rettung. Ich beschütze dich. Ich mache dich zum Bund für das Volk. Du sollst das Land wieder aufbauen. Du sollst das zerstörte Land verteilen. Neunter, du sollst zu den Gefangenen sagen, geht frei. Zu denen im Dunkeln, kommt ins Licht. Sie werden überall Nahrung finden. Auch auf kahlen Bergen. Zehnter, sie werden keinen Hunger und Durst haben. Hitze wird ihnen nicht schaden. Gott wird sie führen. Er wird sie zu Wasserquellen bringen. Elfter, ich mache alle Berge zu Wegen. Meine Straßen werden gut gebaut sein. Zwölfte, Menschen werden von weit her kommen. Sie kommen aus Norden, Westen und vom Land der Sinniter. Dreizehnter Himmel, freue dich. Erde, sei froh. Berge, jubelt laut. Gott Jahwe tröstet sein Volk. Er hat Mitleid mit den Armen. 14. Aber Zion sagte, Jahwe hat mich verlassen. Gott hat mich vergessen. 15. Vergisst eine Mutter ihr Baby? Hat sie kein Mitleid mit ihrem Kind? Auch wenn Mütter ihre Kinder vergessen, ich vergesse dich nicht. 16. Ich habe dich auf meine Hände geschrieben. Deine Mauern sind immer vor meinen Augen. 17. Deine Kinder kommen schnell zurück. Die, die dich zerstört haben, gehen weg. 18. Schau dich um. Alle Menschen kommen zu dir. Jahwe sagt, so wahr ich lebe. Du wirst sie tragen wie schönen Schmuck. Wie eine Braut ihren Gürtel trägt. 19. Dein zerstörtes Land mit Ruinen wird bald zu klein sein für alle Menschen. Die, die dich zerstörten, sind weit weg. 20. Deine Kinder, die du nicht hattest, werden sagen, der Platz ist zu klein. Mach mir Platz zum Wohnen. 21. Du wirst dich fragen, wer hat mir diese Kinder geboren? Ich hatte keine Kinder. Ich war allein und vertrieben. Wer hat sie großgezogen? Ich war doch allein. Woher kommen diese? 22. Gott Jahwe spricht, ich zeige meine Macht den Völkern. Ich hisse mein Zeichen für sie. Sie werden deine Söhne bringen. Deine Töchter tragen sie auf den Schultern. 23. Könige werden dich beschützen. Ihre Frauen werden sich um dich kümmern. Sie werden sich vor dir verbeugen. Sie werden dir dienen. Du wirst wissen, ich bin Jahwe. Wer auf mich wartet, wird nicht enttäuscht. 24. Kann man einem starken Mann seine Beute wegnehmen? Können Gefangene von einem Mächtigen fliehen? 25. Ja, man kann einem starken Gefangene wegnehmen. Die Beute eines Mächtigen kann fliehen. Aber ich kämpfe gegen die, die gegen dich kämpfen. Ich rette deine Kinder. 26. Ich lasse deine Feinde ihr eigenes Fleisch essen. Sie werden ihr eigenes Blut trinken wie Wein. Dann werden alle wissen, ich, Jahwe, bin dein Retter. Ich bin der starke Gott Jakobs.